Es gibt beeindruckende Beispiele aus Afrika, wo durch verschiedene Initiativen viele Millionen Bäume gepflanzt und mehr als 60.000 Quadratkilometer Baumbestand wiederhergestellt wurden. Etwa über das Green Belt Movement der inzwischen verstorbenen Friedensnobelpreisträgerin Amghari Mutha Mahathai. Auch der Australier Tony Rinaldo lässt auf verödetem Land wieder Pflanzen und Bäume sprießen. Durch eine einfache Methode, die sich Farm Managed Natural Regeneration nennt und mit unter der Erde verborgenen Wurzeln ehemals gerodeter Bäume arbeitet oder vorhandene Büsche nutzt, um neuen Bewuchs zu fördern. Viele denken, dass Wiederaufforstungen sehr schwer, sehr teuer und sehr technisch sein müssen. Aber das Überraschende ist, dass es sehr einfach ist. Man muss nicht Millionen von Dollar ausgeben. Man braucht keine Rocket Science, man muss nur mit der Natur arbeiten, beschreibt er seine Methode, für die er den alternativen Nobelpreis gewonnen hat. Inzwischen gibt es auch international diverse Verpflichtungserklärungen zur Wiederaufforstung. Wie zum Beispiel die AFR 100 Initiative, African Forest Landscape Restoration Initiative, in der sich mehr als 30 afrikanische Staaten zusammengeschlossen haben, um 100 Millionen Hektar Land bis 2030, auch mit internationaler Hilfe, wieder aufzuforsten. Noch ist unklar, ob das gelingen wird, aber es wäre ein deutlicher Schritt nach vorn. Moore bieten eine weitere wirksame Option der Renaturierung. Moor muss nass, sagt Professor Hans Josten, der 2021 für seine Arbeit über Moore mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet wurde. In den vergangenen Jahrhunderten wurden Moore in großem Stil entwässert. Bei uns in Deutschland sind weniger als 4% davon Naturschutzflächen.